Redaktion der heutigen Sendung Lukas Trimetzberger. Rudi. Der rasende Radiohund. Das Wort Diskriminierung ist ein schwieriges Wort, weil wir oftmals nicht wissen, was bedeutet das eigentlich. Stimmt, das habe ich auch schon gehört. Liebe Kinder, Damen, Herren und Welpen, heute darf ich Percy bei mir im Funkhaus begrüßen. Er setzt sich für Kinder und Jugendliche ein, damit alle gleich gut behandelt werden. Eigentlich bedeutet Diskriminierung ja nur Unterscheidung. Das Problem ist aber bei der Diskriminierung, von der du jetzt redest, da reden wir darüber, dass nicht nur unterschieden wird, sondern es wird auch im Wert, in der Qualität unterschieden. Das heißt, nehmen wir jetzt zwei Säckchen Reis her und das eine Sackerl ist rot und das andere ist blau. Blau und rot sind unterschiedliche Farben. Das kann ich unterscheiden. Wenn ich jetzt aber sage, das rote Sackerl ist besser als das blaue Sackerl, dann ist es nicht nur eine Unterscheidung, sondern es ist eine Bewertung. Sprich, wir reden bei dem Wort Diskriminierung, so wie wir es heutzutage verstehen, reden wir von einer Unterscheidung, die mit einer Bewertung einhergeht. Wie meinst du das? Bewertet wird man doch in der Schule. Also, du meinst, dass jemand sagt, nur das rote Sackerl sei gut? Ganz genau. Leider laufen die meisten Menschen mit sehr falschen Bildern über sich selbst, aber auch über andere Menschen herum. Jetzt stell dir mal vor, wenn ich aber ein falsches Bild über mich selbst habe, weiß ich dann, wer ich bin? Dieses Bild, das ich im Kopf habe, prägt meine Wahrnehmung. Das prägt meine Wahrnehmung von der Welt und das prägt meine Wahrnehmung von mir selbst. Wenn ich ein fixes Bild von einer Person habe und mir denke zum Beispiel, der Rudi, der ist schlimm, dann werde ich den Rudi schon so behandeln mit dem Wissen, der ist schlimm. Dann behandle ich den Rudi von Anfang an anders. Aber ich bin doch gar nicht schlimm. Das ist total ungerecht und regt mich auf. Es ist total normal, dass du manchmal wütend bist. Die Wut ist ganz, ganz wichtig, weil die Wut sagt uns, etwas ist falsch. Und wenn wir uns nicht trauen, diese Wut auszuleben, dann können wir das, was falsch ist, nicht verändern. Wenn es dir nicht gut geht, stell dir vor, da kommt jetzt jemand her und nimmt dir einfach etwas weg. Und wenn du dich jetzt nicht traust, zu sagen, hey, nein, das gehört mir, das will ich behalten, nimm mir das nicht weg, dann bist du zwar wütend, hast deine Wut aber nicht ausgelebt und die Wut frisst dich innerlich auf. Und wenn du jetzt von vornherein geglaubt hättest, dass ich ganz brav bin, hättest du mich deshalb anders behandelt? Wenn mir 10 Leute erzählen würden, dass der Rudi ganz lieb ist, der Rudi ist wunderbar, dann würde ich vielleicht schon vorher eine Tafel Schokolade bei mir in der Lade haben, wenn ich weiß, dass der Rudi vorbeikommt. Weil ich weiß, dass das so ein lieber Junge ist. In deinem Fall natürlich ein Hund. Pardon. Du isst doch keine Schokolade, oder? Genau. Ich mag lieber Topfengulatschen. Jedenfalls, dann habe ich schon irgendein Leckerli bei mir in der Lade, damit ich dem Rudi was Gutes tun kann. Und wenn ich aber höre, dass der Rudi ganz, ganz schlimm ist und ich bin Lehrer oder Lehrerin, dann habe ich vielleicht schon einen Rotstift für den Rudi herausgezückt, bevor ich überhaupt sein Heft schon aufgemacht habe, wo seine Schularbeit drinnen steht. Weil du glaubst, dass ich schlimm bin? Ja, natürlich glaube ich das dann. Ich bin dann anders zu dir als zu den anderen. Und das ist diese Diskriminierung? Zum Beispiel. Nicht nur das. Diskriminierung ist irrsinnig komplex. Aber im Endeffekt geht es immer darum, dass ich nicht zulasse, dass du weiterkommst. Das muss ich nicht absichtlich machen. Weiterkommen kann so ausschauen, dass du deinen Traum verwirklichst im Leben. Mein Traum ist es, der berühmteste Radiohund in Österreich zu sein. Genau. Dazu muss man ja auch was können. Dazu muss man auf eine gewisse Art auftreten können, man muss Leute überzeugen können, man braucht dann Charme, man muss sprechen können und du hast ja eine gewisse Art von Ausbildung auch gemacht in deinem Leben, damit du dieser berühmte Radiohund werden konntest. Ich habe immer geübt im Funkhaus. Und jetzt stell dir vor, dass jemand nicht zulässt, dass du ins Funkhaus kommst. Nein, dann wäre das wahrscheinlich nichts geworden. Genau, dann wäre das nichts geworden. Und bei Diskriminierung geht es auch darum, dass man Möglichkeiten versperrt. Da gibt es einen Spruch, der heißt, behindert ist, wer behindert wird. Dieser Spruch bedeutet, dass wenn ich dir eine Schranke in den Weg stelle, dann kommst du im Leben nicht weiter. Verstehe. Danke, Percy. Jetzt kenne ich mich besser aus. Mehr Informationen dazu, mit wem man bei Diskriminierung sprechen kann, gibt es auf meiner Internetseite oe1.orf.at/Rudi-Radiohund. Bis morgen. Euer Rudi. 16 Uhr. Ö1 Nachrichten. Am Mikrofon Paul Kracker. Trotz möglicher neuer Lieferschwierigkeiten bei AstraZeneca werden die Impfungen in Österreich wie geplant fortgesetzt. Gestern Abend hat AstraZeneca erklärt, es könne im zweiten Quartal nur die Hälfte der vorgesehenen 180 Millionen Impfdosen für die EU produzieren. AstraZeneca werde aber seine Lieferzusagen einhalten, indem es Impfstoff von anderen Produktionsstätten der Welt nach Europa schicke. Gesundheitsminister Rudolf Anschober sagt, für Österreich gebe es keine Lieferschwierigkeiten. Außerdem habe man zusätzlichen Impfstoff von BioNTech/Pfizer eingekauft. Wir brauchen keine Anpassung des Impfplans, weil wir sehr vorsichtig mit dem Impfstoff von AstraZeneca nach diesen Schwierigkeiten, die wir im Jänner gehabt haben, kalkuliert haben. Und Sie wissen ja, wir haben noch große Mengen von BioNTech-Pfizer-Impfstoff zugekauft, der auch bereits zum Teil im zweiten Quartal da sein wird, sagt Gesundheitsminister Anschober. Die Regierung erhöht die Unterstützung für Familien in der Corona-Krise. Mit insgesamt zusätzlich fast 200 Millionen Euro sollen Familien unterstützt werden, die wegen Arbeitslosigkeit unter Druck geraten sind. Wer vom März 2020 bis jetzt Familienbeihilfe ohne Nachweis bezogen hat, zum Beispiel bei Zivildienst oder Studium, muss keinen Nachweis nachbringen. Als bisher einziges EU-Land hat Ungarn mit der Verabreichung des chinesischen Corona-Impfstoffs von Sinopharm begonnen. Geimpft wird vom Hausarzt, die Impfung ist freiwillig. Innerhalb einer Woche sollen in Ungarn fast 300.000 Menschen mit dem chinesischen Wirkstoff geimpft werden, der in der EU nicht zugelassen ist. Ungarn hat dem chinesischen Stoff von Sinopharm sowie zuvor dem russischen Impfstoff Sputnik V eine Notfallzulassung erteilt. Nach der umstrittenen Massenkeulung von Millionen Nerzen in Dänemark sollen Zehntausende der Kadaver ausgegraben werden. Die Behörden suchen Firmen, die die getöteten Nerze aus der Erde holen und in Müllanlagen verbrennen. Im November hatte die dänische Regierung erklärt, das Coronavirus sei in den Tieren mutiert, es könne auf den Menschen überspringen. Daher wurden 15 Millionen Nerze getötet. Ein Viertel davon wurde auf zwei Militärgeländen in Mitteljütland vergraben. Durch die Verwesung sind viele Tiere wieder an die Oberfläche getreten. Nach Vorstellung der EU-Kommission sollen EU-Bürger in der gesamten Union gleich telefonieren und surfen können wie zu Hause. Die Kommission schlägt vor, dass Handynutzer im EU-Ausland gar keine Abstriche mehr machen müssen. Seit 2017 kann man in der EU zu den gleichen Bedingungen telefonieren wie zu Hause, allerdings kann das Internet viel langsamer sein. Auch steht vielen Nutzern nicht derselbe Netzstandard wie zu Hause zur Verfügung, zum Beispiel 4G oder 5G. Internationale Online-Essenslieferdienste müssen in Italien Strafen von insgesamt mehr als 730 Millionen Euro zahlen. Betroffen sind Dienste wie Deliveroo, Glovo, Uber und Just Eat. Sie haben nach Ansicht eines Gerichts in Mailand ihren Fahrradboten unzumutbare Arbeitsbedingungen auferlegt. Die Lieferanten wurden pro Bestellung bezahlt, ohne Urlaub, Weihnachtsgeld und Arbeitsvertrag. In der Türkei sind drei Fluchthelfer des früheren Nissan-Chef Carlos Ghosn schuldig gesprochen worden. Zwei Piloten und der Leiter einer Transportfirma müssen jeweils 4 Jahre und 2 Monate in Haft. Außerdem haben sie Geldstrafen erhalten. Ghosn war im November 2018 in Tokio wegen Verdachts des Verstoßes gegen Börseauflagen angeklagt worden. Im April 2019 wurde er auf Kaution entlassen. Ghosn floh ein Dreivierteljahr später in einem Privatjet über die Türkei nach Beirut. Er sollte in einer Kiste versteckt gewesen sein, die am Flughafen als Gepäck für Musikinstrumente deklariert war und nicht durchleuchtet wurde. In der spanischen Exklave Melilla an der nordafrikanischen Mittelmeerküste ist die letzte Statue des Diktators Francisco Franco abgebaut worden. Sie war 1978 zur Erinnerung an Franco als Kommandeur im Krieg gegen die marokkanischen Berber in den 1920er Jahren errichtet worden. Seit einem Gesetz unter der damaligen sozialistischen Regierung 2007 müssen Spaniens Städte Symbole entfernen, die die Faschisten während des spanischen Bürgerkriegs in den 1930er Jahren verherrlichen könnten. In Oberstdorf in Bayern wird die nordische Skiweltmeisterschaft eröffnet. Die Eröffnungsfeier am Abend findet wegen der Corona-Pandemie ohne Sportler statt. Schon vor der Eröffnung der EM wird in einer Stunde die Qualifikation für die Skispringerinnen ausgetragen. Das Springen selbst findet morgen statt. Zum Wetter. Der Mittwoch geht strahlend sonnig zu Ende und auch die kommende Nacht verläuft meist klar. In den Niederungen bilden sich aber stellenweise Nebel- oder Hochnebelfelder, speziell im Donauraum und im Osten. Die Temperaturen sinken auf plus 5 bis minus 5 Grad, im Mittelgebirge bleibt es aber milder. Morgen Donnerstag im Großteil Österreichs wieder ungetrübter Sonnenschein. Die Nebelfelder in den Niederungen lösen sich aber nur langsam auf, speziell in Niederösterreich kann es stellenweise den ganzen Tag trüb bleiben. Die Temperaturen erreichen morgen, ähnlich wie heute, 12 bis 22 Grad. So viel zum Wetter von Michael Mattern. Früher war alles besser. War früher alles besser? Was früher gut war, wäre auch heute noch gut, wenn man es in Ruhe gelassen hätte. Ja. Früher war nicht alles besser. Nein. Das ist sicher nicht der Fall. Nein. Es war nicht alles besser. Gut, eins war schon, man hat mehr Zeit gehabt. Das ist auch kein Wunder, weil der war es ja nun nicht zu spät. Nur zwei Fernsehsender gehabt. Zwei. Aber was ist daran besser, wenn es nur zwei Fernsehsender sind? Kann mich erinnern, wenn du am Mittwoch am Abend ein Pech gehabt hast, ist um 20.15 Uhr in den FS1 gelaufen, ich heirate eine Familie und in FS2 die Dornenvögel. Das war so fad, dagegen ist das jetzige Wetterpanorama Psychothriller. Wirklich. Songs und Szenen über die angeblich so gute alte Zeit von Gunkel, Klaus Eckel und anderen. Contra am Sonntag ab 19.05 Uhr. Praxis. Religion und Gesellschaft. Zum Ö1 Religionsmagazin begrüßt Sie heute wieder Alexandra Mantler. Schön, dass Sie dabei sind. Der kürzlich veröffentlichte Bericht einer unabhängigen Untersuchungskommission über die Vorfälle in irischen Mutter-Kind-Heimen im vergangenen Jahrhundert stellt der Politik und der katholischen Kirche ein verheerendes Zeugnis aus. In vielen meist religiös geführten und staatlich kontrollierten Heimen waren unverheiratete Frauen und ihre Kinder unter fürchterlichen Bedingungen untergebracht und tausende Babys sind deshalb gestorben. Danach in dieser Sendung: Metropolit Porphyrie ist neuer serbischer Patriarch. Schon in seiner ersten Predigt hat er seinen Willen zu Frieden und Versöhnung betont. Und diesen wird er angesichts der komplexen Lage in der Orthodoxie auch brauchen. Der vergessene Konflikt am Kaukasus. Die Kaukasusrepubliken Georgien und Armenien sind durch die Abschiebung von in Österreich aufgewachsenen Kindern und Jugendlichen wieder stärker in den Fokus gerückt. Wie sieht das Leben für die Menschen dort derzeit aus? Es sind Ereignisse, die für Erschütterung gesorgt haben. Die Rede ist von einem Bericht einer unabhängigen Untersuchungskommission über die Vorfälle in irischen Mutter-Kind-Heimen zwischen 1920 und 2000. Demnach mussten in vielen der meist katholisch geführten Heimen Frauen und ihre Kinder unter fürchterlichen Bedingungen leben. Unsere ORF-Korrespondentin Eva Böcksteiner berichtet aus Irland. Auf einem Gelände in der irischen Kleinstadt Tuam ist eine Gedenkstätte eingerichtet worden für 796 Kinder, die unter mysteriösen Umständen im ehemaligen Mutter- und Babyheim der Bon Secours-Schwestern gestorben sind. An Bäumen baumeln Kinderschuhe, ein Grabstein und eine Tafel mit allen Namen der Kinder erinnern an die Opfer. An der Mauer hängen Blumen und stehen Botschaften. Pitchy Haverty hat überlebt und liest eines der Gedichte vor. And if I should die and you are in heaven, please ask the Lord to open the gates and let me in. Er hat hier jahrelang mit seiner Mutter gelebt und viel Diskriminierung von Heimmitarbeitern erleiden müssen. He looked across at me and he said, einer hat mich mal angeschaut und zu mir gesagt, weißt du eigentlich, dass du ein Bastard bist? Du bist Dreck von der Straße. Do you realize you're a dirt from the street? Jahrzehntelang blieben diese körperlichen und seelischen Qualen, die hinter den Heimmauern in Tuam vorgegangen sind, fast unbemerkt. Erst der Fund eines Massengrabs 2014 mit hunderten Kinderskeletten hat die Vorfälle an die Öffentlichkeit gebracht und für großen Schock gesorgt. Eine Untersuchungskommission wurde daraufhin eingesetzt, deren Ergebnisse nun die wahre Tragweite aufgezeigt haben. Denn das Heim in Tuam war keineswegs ein Einzelfall. In 14 untersuchten irischen Mutter- und Kindheimen sind dem Bericht zufolge zwischen 1922 und 1998 mehr als 9000 Babys und Kinder gestorben, etwa 15% aller Kinder. Als Haupttodesursachen wurden Magen-Darm-Entzündungen und Atemwegserkrankungen festgestellt. Dies wird auf schlechte Bedingungen und gleichgültiges Verhalten in den Heimen zurückgeführt. Diese Einrichtungen waren Orte der Herzlosigkeit, Brutalität und Schande, folgert der irische Kinderminister Roderick O'Gorman aus dem Bericht. Aber wie konnte es dazu kommen? Um diese Frage zu beantworten, muss man viele Faktoren berücksichtigen und in einen geschichtlichen Zusammenhang stellen, so der Theologe Dr. Michael Kirwan. Nach dem Unabhängigkeitskrieg und der Gründung des Freistaats Irland 1922 waren Kirche und Staat sehr verwoben. With the church having large responsibilities for education and health. Die Kirche war weitgehend für Bildung und Gesundheit verantwortlich, weil der junge Staat das nicht leisten konnte. Die schrecklichen Dinge, die in den Heimen damals passiert sind, sind auf Armut, fehlende Mittel und mangelnde Hygiene zurückzuführen. Aber man muss auch bedenken, dass die Frauen in diesen Heimen gelandet sind, weil sie nicht zum Image des neuen Staates gepasst haben. Ledige Mütter waren in Irland bis in die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts ein gesellschaftliches Problem, sagt Anne Harris, die 1970 als Studentin mit 19 Jahren schwanger wurde. At the time, the only solution if a young girl got pregnant was. Zu dieser Zeit gab es für ein schwangeres Mädchen nur zwei Möglichkeiten, entweder so schnell wie möglich zu heiraten oder das Kind zu bekommen und dann zur Adoption freizugeben. Das Kind zu behalten war keine Option und Abtreibungen waren kein Thema, denn sie waren damals in Irland nicht legal. Anne Harris hat sich dazu entschlossen, in ein Mutter- und Babyheim in Cork zu gehen und hat dort einen Sohn zur Welt gebracht, der dann zur Adoption freigegeben wurde. Sie war nur kurz im Heim, hat dort zwar keine körperlichen Misshandlungen mitbekommen, wie sie sagt, sehr wohl aber psychische. Die Schwestern seien sehr kalt und verurteilend gewesen. Judgmental. Yes, that's the way it was. They were very, very cold. Erst Jahre später konnte Anne Harris darüber sprechen, denn solche Geschehnisse wurden lange Zeit totgeschwiegen. Unspoken, so auch der Titel ihres Buches, in dem sie ihre Erlebnisse aufarbeitet und auch die Suche nach ihrem Sohn beschreibt. Ich bin immer wieder zur Adoptionsagentur gegangen und habe gesagt, dass ich ihn gerne kennenlernen würde, wenn er das möchte. Es wurde aber jahrelang diesbezüglich nichts unternommen. Ich habe aber weiter Druck gemacht und sie dann schließlich gebeten, ihm einen Brief von mir zu geben. Und er hat dann sofort geantwortet und war sehr erfreut darüber. Wir haben uns dann ein paar Monate lang Briefe geschrieben und uns schließlich getroffen. Das ist echt gut verlaufen, auch weil wir uns beide gut vorbereitet haben, denn das ist natürlich eine sehr heikle Situation. Aber wir haben Glück. Mein Sohn versteht sich auch mit meiner jetzigen Familie gut, mit seinen drei Halbbrüdern. Wir kommen alle gut miteinander aus. I have three other sons. He's met them all and we all get on very well. Dieses Happy End ist aber nicht jedem beschert. Viele, die damals in den Heimen Kinder geboren haben oder Geschwister hatten, suchen noch immer vergeblich nach ihnen. Noch immer wurden einige Archive und Datenbanken für ehemalige Heimbewohner nicht zugänglich gemacht. Der Untersuchungsbericht hat jedoch viel ins Rollen gebracht und eine Aufarbeitung angestoßen. Ich entschuldige mich für die Schmach und die Stigmatisierung, die diese Frauen erleiden mussten. Sie haben nichts falsch gemacht und hätten so viel Besseres verdient. So der irische Regierungschef Micheál Martin. Auch die Vertreter von einigen kirchlichen Heimen haben sich in Aussendungen entschuldigt. Der Erzbischof von Armagh und Primas der römisch-katholischen Kirche, Eamon Martin, etwa spricht von einer Schande in der Geschichte der Kirche und der Gesellschaft und hat sich bei den Überlebenden für die Verletzungen und emotionalen Belastungen entschuldigt. Auch die Schwestern des Ordens der Heiligen Herzen Jesu und Mariens, die drei der größten Heime betrieben äußerten ihr Bedauern, dass die Frauen in ihren Heimen nicht die nötige Unterstützung und Fürsorge gefunden hätten und dass Babys unter ihrer Obhut gestorben seien. Zu einem Interview mit dem ORF war jedoch keiner der 11 kontaktierten Kirchen- oder Ordensvertreter bereit. I find that extraordinary that you've had such difficulty, and I'm very saddened by that and very concerned by that. Ich bin sehr traurig und beunruhigt darüber, dass Ihnen niemand ein Interview geben wollte. Die Institutionen hätten einen Sprecher dafür nominieren sollen. Das zu verweigern, ist nicht sehr hilfreich. I don't think it is helpful for us to be doing that. So der Theologe Michael Kirwan. Die Aufarbeitung der Geschehnisse ist für die Kirche in dem noch immer sehr katholisch geprägten Irland offenbar nicht so einfach. Der Bericht ist jedenfalls enorm wichtig, darüber sind sich alle Beobachter einig, wobei es auch Kritik dazu gibt, etwa mangelnde Transparenz der Methoden oder dass die Untersuchungsergebnisse zuerst der Öffentlichkeit präsentiert wurden und nicht vorab den Betroffenen. Und auch sprachlich gibt es einiges zu kritisieren, so Dr. Alexandra Grieser, die am Trinity College in Dublin Religionstheorien unterrichtet. Es wird ständig weiter von unmarried mothers gesprochen. Warum ist es heute noch wichtig, dass diese Frauen nicht verheiratet waren? Das ist sozusagen eine Wiederholung des Narrativs, wo die Leute gehofft haben, dass das Narrativ durch diesen Report verändert wird. Im irischen Kontext weiterhin von unmarried mothers zu sprechen und nicht von women, children. Diese Frauen waren zum Teil zwischen 12 und 18 Jahre alt. Und warum man nicht einfach von pregnant women spricht, sondern von unmarried mothers, was sozusagen reproduziert, dass das irgendwie ein Problem sein könnte, dass jemand ein Kind bekommt, ohne verheiratet zu sein. Und man spricht ja auch nicht von den unmarried fathers. Jedenfalls hat der Report viel Staub aufgewirbelt, genauso wie jener über ähnlich schlimme Vorfälle in Heimen im benachbarten Nordirland. Es müssten jedoch nun Taten folgen, so die ehemalige Heimbewohnerin Anne Harris. Ich hoffe, dass die Regierung ihre Versprechungen von Wiedergutmachungen einhält, vor allem auch finanzieller Natur, denn viele Frauen, die in den Heimen ohne Bezahlung gearbeitet haben, haben nun oft keine Pension oder medizinische Versorgung. Und das sollte bald passieren, denn viele Betroffene sind älter und würden die Unterstützung jetzt brauchen und nicht erst in 10 Jahren. They need it now, not in 10 years time. Der 2865-seitige Bericht hat viel über die Vorfälle in den Heimen von damals ans Tageslicht gebracht, aber er wird von Betroffenen und Experten erst als Anfang in einem langen Aufarbeitungsprozess gesehen. Aus Irland hat Eva Böcksteiner berichtet. Die serbisch-orthodoxe Kirche hat seit Donnerstag ein neues Oberhaupt. Die Bischofsversammlung in Belgrad hat Porfirje Beric zum 46. Patriarchen gewählt. Bisher war er Metropolit der Diözese von Slowenien und Kroatien mit Sitz in Zagreb. Er folgt auf den 90-jährigen Patriarchen Irenä, der Ende Dezember an den Folgen einer Corona-Erkrankung gestorben ist. Sein Nachfolger ist um 30 Jahre jünger und gilt als Mann des Dialogs. Kirche und Staat haben im orthodoxen Serbien ein enges Verhältnis. Porfirje galt im Vorfeld schon als aussichtsreicher Kandidat, zum Teil wegen seiner politischen Nähe zum serbischen Präsidenten. Schon in seiner ersten Predigt hat Porfirje Beric seinen Willen zu Frieden und Versöhnung betont und dieser wird angesichts der komplexen Lage auch nötig sein. Der Kirchenkonflikt mit Mazedonien dauert bereits mehr als 60 Jahre, die Beziehungen zur katholischen Kirche sind weiter belastet und haben bisher einen Besuch des Papstes in Belgrad verhindert. ORF-Balkan-Korrespondent Christian Werschütz berichtet aus Belgrad. Porfirje Beric ist der neue Patriarch der serbisch-orthodoxen Kirche. Bereits nach nur 4 Stunden verkündeten die Glocken der Kathedrale des Heiligen Sava in Belgrad, dass die Versammlung der Bischöfe ein neues Oberhaupt ermittelt hat. Zwar zählte Porfirje stets zum Kreis der Favoriten, doch wegen des besonderen Wahlmodus herrschte Ungewissheit bis zuletzt. Der Modus stammt aus der Zeit des kommunistischen Jugoslawien und soll den Einfluss des Staates auf die Kirche beschränken. Ermittelt wird zunächst ein Dreiervorschlag. Danach folgt das sogenannte apostolische Los, erläutert der Experte für orthodoxes Kirchenrecht Jovan Janic. Die Namen der drei Kandidaten mit den meisten Stimmen werden in Kuverts gesteckt, die dann versiegelt werden. Diese drei Kuverts werden dann in das Neue Testament gelegt, aus denen nach einem Gebet ein angesehener Mönch ein Kuvert zieht. Der Mönch übergibt das Kuvert dem Vorsitzenden, der es öffnet und den Namen des neuen Patriarchen verkündet. Die Wahl selbst fand zum ersten Mal in der Kathedrale des heiligen Sava statt. Die Krypta ist größer als die Kapelle in der Patriarchenkirche und ermöglicht mehr soziale Distanz in Zeiten der Corona-Pandemie. Porfirije Peric ist 60 Jahre alt und um 30 Jahre jünger als sein an Corona verstorbener Vorgänger. Bei seiner Intronisierung in der kleinen Kirche beim Amtssitz des Patriarchen herrschte enormes Gedränge. Trotzdem und trotz steigender Corona-Zahlen waren Masken eine Seltenheit, die Pandemie aber trotzdem ein Thema in der ersten Predigt von Porfirije als neuer Patriarch. Möge uns diese Pandemie als Beispiel dafür dienen, wie sehr wir miteinander verbunden und aufeinander angewiesen sind. Und dass wir nur durch gegenseitige Aufmerksamkeit dieses schreckliche Unglück besiegen können. Ein Unglück der Sünden und Krankheiten, das uns von innen bedroht. Seit 2014 war Porfirije Metropolit von Kroatien und Slowenien mit Sitz in Zagreb. Ihm gelang es, das durch den Zweiten Weltkrieg und durch den Kroatienkrieg belastete Verhältnis mit der katholischen Kirche zu verbessern. Gemeinsam mit Kardinal Josip Božanić besuchte er die durch das Erdbeben schwer beschädigte Kathedrale in Zagreb und eine weniger in Mitleidenschaft gezogene serbisch-orthodoxe Kirche. Sein verbindliches Auftreten und seine regelmäßigen Treffen mit Intellektuellen brachten Porfirije viel Sympathie ein. Zu diesem Kreis zählte auch der kroatische Historiker Hrvoje Klasić, der Porfirijes Auftreten so beschreibt. Statt der üblichen serbisch-kroatischen Rhetorik, die oft durch den Wettbewerb geprägt ist, wer mehr umgebracht hat und wer schuldiger an etwas ist, war Porfirije mehr orientiert an universalen Werten und an der Zukunft, ohne die Vergangenheit zu vergessen. Er schuf in seinen Räumlichkeiten einen Kreis von etwa 40 Intellektuellen, darunter war die Mehrheit Atheisten, viele Linke, aber auch Konservative und Gläubige, mehrheitlich Serben, aber auch Kroaten. Da wurde nicht nur über serbisch-kroatische Fragen, sondern über sehr viele Themen gesprochen, die die Welt heute belasten. Das könnte auch ein ausgezeichnetes Konzept für eine kroatisch-serbische Aussöhnung sein. Diese Aussöhnung belastet auch die Bewertung von Kardinal Stepinac. Er leitete während des Zweiten Weltkriegs die katholische Kirche in Kroatien, wo das faschistische Ustascha-Regime Massenmorde an Serben verübte. Papst Franziskus stoppte vorläufig das Verfahren zur Heiligsprechung von Stepinac und setzte eine Kommission ein, der Vertreter beider Konfessionen angehörten. Ihr Bericht wurde nicht veröffentlicht. Stepinac ist ein Symbol, das bisher auch einen Papstbesuch in Belgrad verhindert hat. Das könnte sich ändern, sagt Hrvoje Klasić. Was die Fragen von Kardinal Stepinac und den Besuch des Papstes in Serbien betrifft, so hat Porfirije klar gezeigt, dass eine Person viel mehr verändern kann, als wir das dachten. Das zeigte auch die Geschichte des Vatikan mit den Päpsten Johannes dem 23. und Paul dem 6., die große Vertreter der Ökumene waren. Das gilt auch für Papst Franziskus. Andererseits ist die Orthodoxie keine universelle, sondern eine autokephale Kirche. Daher ist es für kroatische Katholiken sehr wichtig, wer an der Spitze der serbisch-orthodoxen Kirche steht. Dass es nun Porfirije ist, eröffnet große Möglichkeiten, obwohl er beschränktere Vollmachten als der Papst hat. Ich denke, dass niemand in Serbien in einer Kirche bisher so oft Kroatien und die Kroaten in einem positiven Zusammenhang erwähnt hat, wie Porfirije bei der Intronisierung. Bei diesem feierlichen Akt sagte Patriarch Porfirije zu seinen Erfahrungen in Kroatien. 2014 habe ich in Zagreb gesagt, dass ich mit meinen bescheidenen Kräften und Gottes Segen daran arbeiten werde, Menschen miteinander zu verbinden, Brücken zu bauen und einen Dialog mit allen zu führen. Durch diesen Dialog habe ich Freunde gewonnen und ich bin fest davon überzeugt, dass sie auch meine Kirche und das serbische Volk gewonnen haben. Ich werde mich dieser Menschen würdig erweisen. Ein solcher Freund werde ich allen, unabhängig von Nation und Religion, auch dort sein, wo wir orthodoxe Serben die Mehrheit stellen. Zweifellos hat Porfirje in Kroatien die Erfahrung gemacht, was es heißt, einer religiösen Minderheit anzugehören, die gleichzeitig auch eine nationale Minderheit ist. In dieser Rolle befindet sich die katholische Kirche in Serbien. Ihr Erzbischof, der Slowene Stanislav Hočeva, bewertet Porfirje Peric so: Als er vom Patriarchen gefragt wurde, das Amt des Metropoliten in Zagreb zu übernehmen, sprachen wir unter vier Augen und er fragte mich, ob er das Amt übernehmen solle. Ich habe ihn darin sehr bestärkt und er hat die Erwartungen erfüllt. Er zeigte sich als Mann des Dialoges, der niemanden ausschließt, was auch in seiner Rede ausdrücklich betont hat, und zwar mit Worten, die einem Intellektuellen und einem Hirten seiner Kirche entsprechen. Er ist ein Mensch mit breiter Lebenserfahrung in der heutigen Zeit. Ich denke, dass diese Wahl eine neue Periode eines intensiveren Dialoges in jeder Hinsicht kennzeichnen sollte. Persönlich denke ich, dass er das selbst unterstützen wird, weil die katholische Kirche doch der erste Partner in der christlichen Welt ist. Daher ist es logisch, dass es zwischen uns einen Dialog gibt, der so intensiv wie möglich ist. Dieser Dialog war bisher nicht ausreichend, daher schaue ich mit Hoffnung in die Zukunft. Für Stanislav Hočeva hat die Wahl Porfirjes auch europäische Bedeutung. Mir scheint das eine Wahl zu sein, die für ganz Europa wichtig ist. Wir, die wir in der sogenannten Europäischen Union sind, müssen wissen, dass wir so lange keine Europäer sind, solange wir es nicht allen Ländern ermöglichen, die geografisch in Europa liegen, Teil dieser Europäischen Union zu werden. Daher hoffe ich, dass diese Inthronisierung in der ganzen EU und auch mit diesen Völkern, die noch nicht beigetreten sind, zu einem vertieften Dialog führt. Es ist höchste Zeit, dass wir in die Zukunft blicken und dass wir den europäischen Kontinent für uns aufbauen. Solange nicht alle Länder in der EU sind, darf sich niemand rühmen, ein richtiger Europäer zu sein. Serbiens Weg in Richtung EU wird durch die fehlende Normalisierung mit dem Kosovo massiv erschwert. Dessen ist sich der serbische Präsident Aleksandar Vučić bewusst, der mit der Wahl des neuen Patriarchen sichtbar zufrieden war. Zwar bekräftigte Porfirje die enorme geistliche Bedeutung des albanisch dominierten Kosovo, doch als politisch denkender Mensch könnte er einer Normalisierung der Beziehungen aufgeschlossener gegenüberstehen als seine Vorgänger. Der traditionelle Sitz des Patriarchen liegt in Beč im Westen des Kosovo. Dort soll die Inthronisierung zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden. Christian Wehrschütz über den neu gewählten serbisch-orthodoxen Patriarchen. Die Kaukasusrepubliken Georgien und Armenien tauchen nicht so oft bei uns in den Nachrichten auf. In letzter Zeit vor allem deshalb, weil einige Kinder und Jugendliche, die in Österreich aufgewachsen sind, dorthin abgeschoben wurden. Oder es geht um den Konflikt zwischen Armenien und Aserbaidschan rund um die Region Bergkarabach, einer der Zankäpfel der beiden ehemaligen Teilrepubliken, die nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion unabhängige Staaten geworden sind. Durch die Vermittlung von Wladimir Putin herrscht nun zwischen den verfeindeten Nachbarn ein Waffenstillstand. Doch die Bilanz der Kämpfe im vergangenen November sind tausende Tote, zehntausende Flüchtlinge, vermintes Gebiet und traumatisierte Kinder. Die österreichische Caritas versucht zu helfen und hat zu einer Online-Pressereise eingeladen. Maria Hamer war virtuell dabei und hat zudem mit Expertinnen und Experten über die aktuelle Situation im Kaukasusgebiet gesprochen. Der Südkaukasus, Georgien, ist durch die Abschiebung einer 12-jährigen Schülerin und ihrer 5-jährigen Schwester in Österreich in den Fokus gerückt. Stefan Meister, Leiter der Heinrich-Böll-Stiftung im Südkaukasus mit Sitz in Tiflis, sagt über die ehemalige Sowjetrepublik. Also ich meine, es ist eines noch der besser funktionierenden postsowjetischen Länder, würde ich mal sagen, mit relativ viel Freiheit, aber natürlich auch ein armes Land. Ja? Also sie haben hier gerade als junger Mensch sehr wenig Möglichkeiten, Jobs zu finden. Und in so ein Land jetzt gerade zurückzukehren, das ist, glaube ich, schon nicht einfach, ja, auch hier wieder Fuß zu fassen. Auch nach Armenien wurden in den vergangenen Wochen zwei Jugendliche, eine 20-Jährige und ihr 16-jähriger Bruder, aus Österreich abgeschoben. Dazu sagt die österreichische Armenologin Jasmin Dumdragut. Kinder zurückzuschicken ist natürlich sehr schwierig, wobei man aber schon sagen muss, es wird in Armenien daran gearbeitet. Also ich nenne jetzt auch die Caritas, die ja hier ein eigenes Projekt hat zur Betreuung von zurückgeschickten Flüchtlingen oder abgelehnten Flüchtlingen aus dem Westen. Aber natürlich für Kinder ist es ganz schwierig, wenn Kinder hier aufgewachsen sind, hier eingeschult sind und dann nach Armenien kommen, dann wird es für sie einen Kulturschock geben. Es ist ja doch eine andere Kultur, eine andere Mentalität. Und jetzt vor allem in dieser Situation, wo ja Armenien noch sozusagen in dieser Nachkriegszeit ist, wird es für die Kinder noch schwieriger sein, hier Fuß zu fassen. Wir befinden uns hier in Armenien. Eine Online-Pressereise nach Armenien nach dem Krieg im vergangenen Herbst und in Zeiten des Coronavirus. Die Möglichkeit, ein Land virtuell zu bereisen, Hilfsprojekte zu besuchen, mit ProjektleiterInnen zu sprechen, einen Eindruck zu gewinnen. Als der Krieg begann, hatten wir große Angst, erzählt zum Beispiel der 13-jährige Daniel. Mein Vater und mein Onkel haben uns weggeschickt, damit wir in Sicherheit sind, erzählt er. Und dass seine Mutter Krankenschwester ist, seine Großmutter behindert und sein Großvater im Krieg gestorben. Daniel ist eines von vielen Kindern, das während der Kämpfe zwischen dem 27. September und dem 9. November 2020 aus der umfehdeten Region Bergkarabach nach Armenien geflüchtet ist. Von den ca. 150.000 Einwohnern, die das ursprünglich hatte, waren so knapp 100.000 geflohen, sagt Stefan Meister, der die Heinrich-Böll-Stiftung im Südkaukasus leitet. Seit 30 Jahren ist die Region Bergkarabach zwischen Armenien und Aserbaidschan umkämpft. Meister bezeichnet den Konflikt zwischen den beiden ehemaligen Teilrepubliken, die unabhängige Staaten geworden sind, als ältesten Sezessionskonflikt im postsowjetischen Raum und sagt über die aktuelle Situation in Bergkarabach. Das ist völlig zerstört. Also wir haben massive Bombardements, auch der Infrastruktur, der Dörfer und Städte. Der Hauptstadt von Stepanakert insbesondere ist unter massivem Beschuss auch gekommen. Also die Menschen leben dort unter schwierigsten Bedingungen, insbesondere jetzt, wo wir Winter haben. Ja, also wo es auch Minusgrade gibt, Schnee gibt. Heizungen funktionieren nicht, Gaszufuhr funktioniert nicht, Schulen. Die ganze öffentliche Infrastruktur ist zu großen Teilen noch zerstört. Doch eigentlich, so sagt Jasmin Dumdragut, Armenologin an der Universität Salzburg, gehe es nicht nur um die Region Karabach und den Konflikt zwischen Armenien und Aserbaidschan, sondern um große geopolitische Zusammenhänge. Aserbaidschan ist natürlich eine sehr große wirtschaftliche Macht aufgrund der Ölvorkommen und der Gaspipelines, die jetzt gebaut werden. Und eben die Bündnisse, die die verschiedenen Staaten miteinander haben, Aserbaidschan, Türkei, zum Teil seltsamerweise dann natürlich auch mit Israel, wie wir gesehen haben im Krieg. Der Iran, eigenartigerweise als muslimischer Staat, hält eher zu Armenien. Und Russland ist ja schon immer am Kaukasus interessiert gewesen. Natürlich hat Aserbaidschan das Gebiet zurückgewonnen, beziehungsweise zusätzliches Gebiet gewonnen. Aber sozusagen ein Gewinner ist natürlich auch Russland, weil Russland jetzt wieder die Möglichkeit hat, seine Macht im Kaukasus auszubreiten und im Kaukasus mehr Einfluss zu nehmen. Das überlegene und muslimisch geprägte Aserbaidschan hatte nach dem Ende der Kämpfe den Sieg über Armenien mit einer großen Militärparade gefeiert. Armenien hingegen gilt als Kerngebiet der frühchristlichen Zeit und hat im Jahr 301 nach Christus als erstes Volk das Christentum zur Staatsreligion erhoben. Dennoch sei die Religion im Konflikt eigentlich ein sekundärer Faktor, sagt Dum Dragut, auch Leiterin des Zentrums zur Erforschung des christlichen Ostens. Aber gerade in diesen Auseinandersetzungen, wo es eben geht um eine mehrheitlich christliche Ethnie und eine mehrheitlich muslimische Ethnie, wird natürlich dann Religion auch ziemlich schnell instrumentalisiert. Seit 2011 ist Armenien, dieses Land im Südkaukasus, das ungefähr so groß ist wie die Bundesländer Tirol und Steiermark zusammen, ein Schwerpunktland der österreichischen Entwicklungszusammenarbeit. Und auch die Caritas Österreich hilft Menschen in Not, unabhängig von ihrer staatlichen und oder religiösen Zugehörigkeit. Anahit Gevorgyan, die Programmdirektorin der Caritas Armenien, erzählt: Hospitals, churches, kindergartens and schools were hit. Krankenhäuser, Kirchen, Kindergärten, alles wurde während der Gefechte bombardiert und zerstört, sagt sie und spricht von einer humanitären Katastrophe. Verwundete konnten während der Kriegswochen nicht umfassend versorgt werden. Nun sind es vor allem die traumatisierten Kinder und Frauen, die der Programmdirektorin der Caritas Armenien Sorgen machen. Some children have seen terrible things. Children who fled. Einige Kinder haben schreckliche Dinge gesehen, bestätigt sie und erzählt von häufig auftretenden posttraumatischen Störungen. In Gyumri, der zweitgrößten Stadt Armeniens, finden diese Kinder im Little Prince Daycare Center Unterstützung. Our primary target group are the children from 6 to 18 years old. Unsere primäre Zielgruppe sind Kinder im Alter von 6 bis 18 Jahren, erklärt Arevik Tumasian, die ein Caritas-Projekt für mehr als 200 Kinder aus benachteiligten Familien leitet und auch traumatisierte Kinder in die Tageszentren aufgenommen hat. The main difficulty was the psychological situation of these children. Das größte Problem war anfangs der psychische Zustand dieser Kinder, sagt die Sozialarbeiterin. Eine weitere Station der Reise ist Emils kleine Sonne, ein Caritas-Projekt für behinderte Kinder sowie eine Bäckerei, in der Jugendliche mit besonderen Bedürfnissen arbeiten. Wir glauben, dass alle Menschen Würde und das Recht haben, am Leben teilzuhaben, sagt Tigan Rui Akopian aus Gyumri. Die Caritas-Mitarbeiterin erzählt, dass der Winter und Covid-19 die Situation der Menschen zusätzlich erschweren. Es war und ist eine Herausforderung. Die Einrichtung für die behinderten Kinder sowie die Bäckerei waren wochenlang geschlossen. Therapien wurden so gut es ging online weitergeführt. Im November haben Armenien und Aserbaidschan einen Waffenstillstand vereinbart. Stefan Meister, Leiter der Heinrich-Böll-Stiftung im Südkaukasus, die sich auch für Demokratie und Menschenrechte einsetzt, sagt: Also ich denke, es ist erstmal positiv, dass es ein Waffenstillstandsabkommen gegeben hat. Also es ist kein Friedensvertrag, ich will das nochmal betonen, sondern das ist ein Waffenstillstandsabkommen, was im Prinzip Armenien diktiert worden ist von Aserbaidschan und indirekt auch von Russland. Das ist ein sehr fragiles Abkommen. Zentrale Fragen sind nicht geklärt in diesem Abkommen. Und es ist eben sehr, sehr schwierig aktuell auch diese Grenzfragen zu klären. Und das heißt, dass das immer wieder auch zu kleinen Gefechten führt. Es gibt weiterhin armenische Kriegsgefangene, die in Aserbaidschan festgehalten werden. Und es ist natürlich so, dass dieser Krieg zu sehr viel Hass auch geführt hat. 2000 russische Friedenssoldaten sorgen nun für die Einhaltung der Waffenruhe. Ihr Mandat ist zeitlich mit 5 Jahren begrenzt, erläutert die Armenologin Jasmin Dumdragut. Und nach diesen 5 Jahren sollten das dann regionale, lokale Friedenstruppen übernehmen. Und das klingt jetzt lange, 5 Jahre. Aber wir wissen, in der internationalen Politik sind 5 Jahre sehr kurz. Und es wäre daher ganz wichtig, so bald wie möglich sich an den Verhandlungstisch zu setzen, ob das jetzt die USA sind, Russland oder eben EU, um eben eine wirklich gerechte, demokratische Lösung für diese Region zu finden. Denn es ist zu befürchten, dass es immer wieder weitergeht. Ein Waffenstillstand allein genügt nicht. Was wir hier brauchen, ist ein Friedensvertrag. Was wir hier brauchen, ist eine konkrete Gesetzgebung für Aserbaidschan, für den Schutz der Kulturgüter der Minderheiten. Es gibt sehr viele Fragen und das alles muss am Verhandlungstisch sehr ruhig und sehr besonnen ausgehandelt werden. Musik. die Auswirkungen des Krieges, die schwierige wirtschaftliche Lage, die Corona-Pandemie. Zusätzlich gibt es nun seit Wochen Proteste gegen den armenischen Regierungschef Nikol Paschinyan. Er sei an allem schuld und solle abdanken, fordern seine politischen Gegner und immer mehr Menschen auf den Straßen. Maria Hamer hat über die Situation am Kaukasus berichtet. Weiterführende Links und Infos zu den Themen der heutigen Sendung finden Sie wieder bei uns im Internet unter religion.orf.at oder unter oe1.orf.at/praxis. Für heute verabschieden sich im Namen der Technik Christian Wessely und für die Redaktion Alexandra Mantler. Haben Sie noch einen interessanten Nachmittag mit dem Programm von Österreich 1. Das Ö1 Gesundheitsmagazin. Durch eine Viertelstunde Gesundheitsinformation begleitet Sie Nora Kirchschlager. Folgende Themen haben wir vorbereitet. Iss dich klug. Wie Schweinsbraten, Fastfood und Co. auf unser Gehirn wirken. Anorexie im ersten Lebensjahr? Leider möglich. Ronny Thekal zum Schmunzeln. Heute zum Thema Thrombose. Bereits auf den ersten Seiten Ihres neuen Buches kommt das Wort Schweinsbraten mehrfach vor. Und immer ist es positiv besetzt. Ich esse nicht für meine Figur, ich esse für mein Hirn, sagt die Neurowissenschaftlerin Manuela Macedonia. Iss dich klug, heißt konsequenterweise auch ihr neuestes Buch. Dass das menschliche Gehirn kostbar ist und dass seine Leistung und Effizienz auch davon abhängen, wie es ernährt wird, ist offensichtlich und auch wissenschaftlich bewiesen. Ebenfalls, dass sich die Ernährung während der Schwangerschaft auf die Entwicklung des kindlichen Gehirns auswirkt. Die Forscherin am Leipziger Max-Planck-Institut und an der Linzer Johannes-Kepler-Universität erklärt auf wissenschaftlich fundierte, auch für Laien leicht verständliche und sehr persönliche Weise aber auch, welchen Stellenwert die Epigenetik hat und welche Auswirkungen die Nahrung zur Abfederung demenzieller Erkrankungen im Alter haben kann. Maria Harmer hat mit Manuela Macedonia gesprochen. Ich liebe Schokolade. Ich habe auch im Buch einen Abschnitt, in dem ich ein Loblied geschrieben habe auf die Schokolade. Also, warum macht Schokolade Menschen glücklich? In der Schokolade sind Flavonoide, das sind Aromastoffe, die von der Kakaobohne kommen. Und diese Flavonoide regen die Ausschüttung von Serotonin, also diesem Botenstoff, der uns in der Balance hält, und von dem Glückshormon Dopamin. Als Neurowissenschaftlerin hat Manuela Macedonia immer die Auswirkungen der Nahrungsaufnahme auf den Körper und insbesondere auf das Gehirn im Hinterkopf. Die spannendste Aussage ist, wie Ernährung sich auf unsere Gene auswirkt. Denn man verbindet Ernährung meistens nur mit Gewicht, aber man vermutet gar nicht, dass Ernährung auch unsere Gene verändern kann. Und das war für mich das Spannendste, als ich in der Recherche entdeckte, dass sogar die Ernährung, die man die letzten Tage vor einer Zeugung zu sich genommen hat oder was man da getrunken hat, dass das auf das Gehirn des noch nicht gezeugten Kindes sich auswirkt. Vor der Zeugung sollten die zukünftigen Väter also auf Alkohol verzichten und während der Schwangerschaft sollten Frauen sogenannte Transfette, die sich vor allem in Fertig- und Tiefkühlprodukten finden, vermeiden. Denn diese Fette, die können Entzündungen im Gehirn des Fötus verursachen. Und diese Entzündungen verändern eben das Gehirn natürlich ins Negative. Das Risiko für die Entstehung von Krankheiten wie Diabetes, Essstörungen und ADHS wird durch Transfette erhöht, erklärt die Mitarbeiterin des Max-Planck-Instituts in Leipzig. Nicht für die Zeit der Schwangerschaft, sehr wohl für alle anderen Lebensabschnitte empfiehlt Manuela Macedonia die Power des Fastens. Ich faste nicht für meine Linie, sondern für mein Gehirn, sagt die promovierte Kognitionspsychologin. Und es finden Umbauprozesse innerhalb der Zelle statt. Das heißt, gewisse Teile, die ein bisschen verschlissen sind, werden abgebaut, ersetzt. Und auch die Verbindungen unter den Gehirnzellen, die eben diese Netzwerke dann darstellen, manche Wege werden nicht benutzt und die werden abgebaut. Es wird sozusagen eine allgemeine Restrukturierung der Zelle an sich, aber auch des Netzwerks, in dem sich die Zelle befindet. Insofern ist Fasten ein Service für unser Gehirn und man sollte es auch regelmäßig machen. Gutes Essen und ein klarer Kopf sind auf das Engste miteinander verknüpft, bekräftigt Macedonia. Man spricht auch von dieser Darm-Gehirn-Achse. Und im Darm befindet sich das Mikrobiom. Und das Mikrobiom sollte man mit der richtigen Ernährung pflegen, das heißt mit vielen Ballaststoffen, mit Milchprodukten. Man sollte alles, was Geschmacksverstärker hat, all das, was konserviert ist, meiden. Denn das tötet teilweise diese Lebewesen, die im Darm sind, welche die Funktion haben, jene Neuronen zu stimulieren, die in unserem Darm sind. Diese Neuronen regen die sogenannten enterochromaffinen Zellen dazu an, große Mengen an Serotonin zu produzieren. Dieser Botenstoff regt die Darmmuskulatur an und zweitens sorgt er im Gehirn für gute Laune und wirkt somit antidepressiv. Dieser Tatsache widmet Macedonia in ihrem Buch »Ist dich klug und dein Gehirn freut sich« ein eigenes Kapitel. Mit viel Charme und unterstützt durch anschauliche, teils sehr humorvolle Illustrationen legt die Autorin die Bedeutung der Nahrungsaufnahme während des ganzen Lebens dar. Denn Fakt ist, wir haben das Problem, dass unser Gehirn schrumpft. Das Gehirn schrumpft, weil die Zellen, genauso wie die Hautzellen, die sehen wir im Spiegel. Ne? Wir erkennen eine neue Falte oder man denkt sich, oh, das Gewebe ist nicht mehr so fest, wie es mal war. Das fällt auf, weil sichtbar. Das Gehirn ist im Schädel verborgen, man sieht es nicht. Man sieht nicht, dass es richtig zusammenschrumpft. Der Schrumpfungsprozess des Großhirns setzt ab etwa 40 Jahren ein. Der Hippocampus, der Sitz des Kurzzeitgedächtnisses, verliert bereits ab 20 jährlich 1% seiner Masse. Diesen Prozess könne man zwar nicht stoppen, wohl aber verlangsamen, meint die Neurowissenschaftlerin. Bewegung sei wichtig, Übergewicht ein großes Problem. Das Gehirn ist entzündet, weil dieses Fett führt dazu, dass eben das Immunsystem diese Entzündungsreaktion verursacht im gesamten Körper, aber eben auch im Gehirn. Und das ist ein Faktor, welcher das Gehirn auch zusätzlich zum Schrumpfen führt. Wir müssen unbedingt aufs Gewicht achten, nicht wegen der Figur, sondern wegen des Gehirns. Um nämlich längerfristig geistige Einschränkungen und demenzielle Erkrankungen zu verzögern, so Manuela Macedonia. Noch ein Satz zur aktuellen Fastenzeit. Nahrungskarenz stimuliert auch die Ausschüttung des Nervenwachstumsfaktors. Dieser wiederum regt die Produktion neuer Nervenstammzellen im Hippocampus, dem Sitz des Kurzzeitgedächtnisses, an. Mit gesunder Ernährung und Bewegung können Sie Demenzerkrankungen entgegenwirken. Morgen ist Doktorin Manuela Macedonia nochmals in Ö1 zu hören, und zwar ab 13 Uhr in Punkt 1. Sie können dann mit der Neurowissenschaftlerin persönlich über Ihre Ernährungsgewohnheiten sprechen. Wussten Sie, dass bereits Babys an Magersucht, also Anorexie, erkranken können? Darum geht es im zweiten Teil unserer Serie über frühkindliche Essverhaltensstörungen. Die von Anorexie betroffenen Babys zeigen kaum Hungersignale, haben wenig Interesse am Essen und nehmen nur unzureichend Nahrung zu sich. Die Folge: Die Kleinen wiegen viel weniger als gesunde Babys. In schweren Fällen ist das Gewicht um 40-50% geringer. Eine Situation, die auch lebensbedrohlich sein kann, weshalb die Kinder dann mit einer Sonde künstlich ernährt werden. Margit Atzler hat für diesen Beitrag mit der Kinderärztin Primaria-Doktorin Anna-Maria Cavini, Leiterin des Kinderrehabilitationszentrums Kokon in Bad Erlach, und mit der dort ebenso tätigen klinischen und Gesundheitspsychologin Nicola Wieland gesprochen. Typischerweise kommt es zu den ersten Symptomen an einem Übergang der Ernährung. Das heißt, entweder vom Stillen zum Fläschchen oder vom Fläschchen oder vom Stillen zur Beikosteinführung oder dann zur kindgerechten Familienkost. Die infantile Anorexie entsteht zwischen dem 6. und 18. Lebensmonat und verläuft meist parallel zur Autonomieentwicklung der Kinder, so Anna-Maria Cavini, ärztliche Direktorin im Kinderrehabilitationszentrum Kokon in Bad Erlach. Typischerweise sind diese Kinder auch sehr neugierig, aber sehr schnell ablenkbar. Und dieses Ablenkbar macht sich dann oft die Familie zunutze, dass man das Kind gut ablenken kann und nebenbei füttern kann. Das sehen wir ganz oft für außen vielleicht abstrus wirkende Ablenkungsmanöver während des Essens. Aber wenn man diesen Leidensdruck dann versteht, wenn die Kinder phasenweise gar nichts mehr essen, das heißt, die Kinder treten dann wirklich in so eine Art Machtkampf ein und verweigern teilweise wirklich das gesamte Essen. Betroffen sind, so Anna-Maria Cavini, oft Kinder von Eltern, die viel nachlesen und genau wissen, wie eine ausgewogene Ernährung für ihr Kind aussehen sollte. Doch gerade durch diese Menge an Informationen können das Gefühl für die Situation und der Spaß am Essen verloren gehen. Manche Mütter waren selbst im Lauf ihres Lebens von Essstörungen betroffen und somit fließen ihre eigene Vorgeschichte und die damit verbundenen Emotionen in Esssituationen mit ein. Die vermeintlich Schuldigen sind also schnell gefunden. Mit dem sogenannten Mother-Blaming oder Parent-Blaming ist niemandem geholfen. Im Gegenteil, erklärt die Psychologin Nicola Wieland. Babys und Kinder sind sehr intelligent und die sind fähig, sich sehr gut zu adaptieren an jegliche Lebensumstände und an jegliche Situationen. Und oft ist es so, dass eben sich auch das Essverhalten, dass das auch eine Adaption sein kann an gewisse Lebensumstände. Also, dass etwas einfach nicht stimmig ist, dass etwas nicht in Ordnung ist. Es hat schon einen Grund, warum das so ist. Dieser Grund kann auch eine postpartale Depression sein, wenn die Mutter auf die Bedürfnisse des Kindes nicht adäquat reagieren kann. Denn Babys beziehen derartige Situationen auf sich. Ich bin schuld, dass meine Mama nicht auf mich reagiert. Wenn das so ein Lebensbeginn ist, das ist natürlich nicht ausgesucht und das ist aber keine Schuldzuweisung, dann ist die Anfälligkeit für Essstörungen auch im späteren Bereich viel, viel höher. Auch vorgeburtliche Ereignisse können eine Fütterstörung verursachen. Schließlich beginnt das Leben nicht erst mit der Geburt. Nicola Wieland betont, dass immer noch unterschätzt wird, wie intensiv Babys im Mutterbauch und in den ersten Lebensmonaten ihr Umfeld wahrnehmen. Ein Säugling hat sehr wohl Gefühle und Babys bekommen sehr wohl Stimmungen mit. Und nur weil ein Baby nicht reden kann, nimmt er sehr viel wahr. Im Kern geht es also eigentlich um Beziehungen, genauer gesagt nicht um eine Ess-, sondern um eine Beziehungsstörung. Nicola Wieland betont, wie wichtig es für betroffene Eltern ist, sich nicht selbst die Schuld zu geben, sondern das Beziehungsgefüge innerhalb der Familie in seiner Gesamtheit zu betrachten. Das ist eben, glaube ich, ganz wichtig, dass es sehr viel um Interaktion geht und sehr viel um Kommunikation. Also ich glaube, das ist so ein ganz, ganz ausschlaggebender Punkt. Also nur im Du wird der Mensch zum Ich, das hat ja der Martin Buber gesagt. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, weil Kinder brauchen einfach Reaktionen und Kinder lernen aufgrund von Reaktionen von anderen Personen. Kinder mit infantiler Anorexie oder anderen frühkindlichen Essstörungen hinken in ihrer autonomen Entwicklung hinterher, so Nicola Wieland. Daher ist es wichtig, dass sie sich ausprobieren dürfen, auch und vor allem mit Essen. In der Kinderreha im Kokon in Bad Erlach gibt es dafür Raum, wie beim täglichen sogenannten Spieleessen. Die Übergänge der frühkindlichen Entwicklungsstörungen sind fließend. Manche Kinder kommen mit einer Nasensonde zur Kinderreha, da ohne diese keine ausreichende Ernährung gewährleistet werden kann. Sie haben dadurch aber auch nicht den Schluckvorgang beim Essen gelernt. Das können Sie in der Kinderreha nachholen. Und das ist so spannend, also wenn man dann beim Spieleessen sieht, wie diese kleinen Zwerge den Bezugspersonen in den Mund hinunterschauen. Wie macht die Mama das? Also dieses Schlucken und dieses Kauen und dieses Nachmachen. Wenn Kinder dann anfangen, was in den Mund zu nehmen, wieder auszuspucken, dann sind die Eltern ganz verzweifelt. Und wir sagen aber, ja, aber das ist vollkommen, das ist ein Lernprozess. Das ist der erste Schritt in den Mund und wieder raus. Nicht nur die Kinder, auch die Eltern müssen sich langsam daran gewöhnen, dass der Nachwuchs selbstständig ist. Daher, so Nicola Wieland, sei es im therapeutischen Konzept der Kinderreha auch so wichtig, die Eltern zu entlasten und ihnen ihre Angst zu nehmen. Wo man sagen kann, okay, das Gewicht, das können sie abgeben. Es sind Ärzte da, es sind Pflegepersonen da. Sie müssen nicht dreimal am Tag wiegen und sie müssen nicht die Nahrungsmenge in Milliliter aufschreiben. Also Verantwortung abnehmen. Die Rehabilitation für Babys mit infantiler Anorexie dauert 5 Wochen. Nicht immer können alle Probleme in dieser Zeit behoben werden. Wichtig ist daher die regelmäßige Betreuung durch einen spezialisierten Kinderarzt bzw. Kinderpsychiater. Auch ein weiterer Rehab-Aufenthalt ist möglich. Und nun Ronny Thekal zum Schmunzeln. Mein Name ist Ronny Thekal, ich bin Arzt und habe wenig Zeit. das Thema Thrombose. Dass Blut dicker als Wasser ist, spielt nicht nur in der Vetternwirtschaft eine wichtige Rolle. Denn wenn wir uns verletzen, beginnt unser Blut zu gerinnen. Mitunter kann es jedoch vorkommen, dass dieselben Mechanismen der Wundheilung auch innerlich stattfinden und das Blut in den Adern stockt. Ein derart verklumptes Blut in einem Gefäß bezeichnet man als Thrombus, den Verschluss dieses Gefäßes als Thrombose. Da Venen das Blut nicht aktiv transportieren können, sondern auch auf die Hilfe der umgebenden Muskeln angewiesen sind, ist es nicht verwunderlich, dass das Blut im Bein schlechter abfließt, wenn sich die Wadenmuskulatur nicht bewegt, also Liegegips oder das stundenlange Sitzen im Flugzeug. Economy Class Syndrome bezeichnet die Folge einer Billigflugreise Wien-Bangkok retour nonstop auf Platz 14E mit geknickten Beinen und einem halben Plastikbecher gesalzenem Tomatensaft als einzige Flüssigkeitsquelle. Ohne ausreichende medikamentöse Blutverdünnung kann sich ein Teil dieses Thrombus ablösen, über die Blutbahn zur Lunge gelangen und dort eine bedrohliche Lungenembolie verursachen. Ein wenig Gymnastikübungen bringen nicht nur ihr Blut wieder in Fluss, sondern vermutlich auch ihren Sitznachbarn zur Verzweiflung. Naja, Gesundheit geht uns schließlich alle an. Um ihre Gesundheit bemüht waren diesmal Maria Harmer und Margit Atzler, die die Beiträge gestaltet haben, Redaktion Christoph Lepprich und am Mikrofon Nora Kirchschlager. Morgen in unserer Live-Sendung ab 16.06 Uhr spricht Ronny Thekal über die Früherkennung und Behandlung von Dickdarmkrebs. Digital leben. 2020 war für uns ein Ausnahmejahr. Das spiegelt sich auch in den Google-Suchen wider. Der traditionelle Top-Suchbegriff, das Wetter, wurde erstmals abgelöst, natürlich von Corona. Hierzulande sogar überdurchschnittlich oft. Österreicherinnen und Österreicher haben hinter Deutschen und Nepalesen am häufigsten danach gesucht. Gestern präsentierte Google die Suchtrends des Vorjahres und zeichnete damit auch eine Art Stimmungsbild 2020. Sarah Grische fasst zusammen. Auf einer animierten Zeitleiste kann man das Jahr 2020 und die häufigsten Suchbegriffe rund um Corona Revue passieren lassen. Wie bei einem Pferderennen lösen sich die Spitzenreiter immer wieder ab. Das im Jänner 2020 am häufigsten gesuchte »Was ist Coronavirus?« wird im Februar von der Frage »Wie viele Corona-Fälle in Österreich?« abgelöst. Mittlerweile ist der Top-Suchbegriff hierzulande »Wie lange dauert Corona?« Mit der größeren Verbreitung des Virus änderten sich auch die Suchanfragen von Informationssuche zu Aktionssuche, so der Datenjournalist Simon Rogers vom Google News Lab. Was Fragen wie etwa, was ist Corona, was sind die Symptome, wurden von Wie-Fragen abgelöst. Etwa, wie bastelt man einen Mund-Nasen-Schutz? Oder wie stellt man Desinfektionsmittel her? Die Suchtrends spiegeln auch die sozialen, psychischen und ökonomischen Auswirkungen der Pandemie wider. Das Wort Unemployment, Arbeitslosigkeit, war seit 16 Jahren nicht mehr so häufig gesucht worden wie im letzten Jahr. Auch die englischen Begriffe für Gott, Empathie und Glücklichsein erlebten einen Höchststand. Running, jogging, hiking. Nie dagewesene Spitzenwerte erreichten Fragen zu sportlichen Aktivitäten wie Joggen und Wandern sowie Anleitungen, um Sauer- oder Pizzateig zu machen oder auch, wie man sich die Haare schneidet. Gesucht wurden auch Anleitungen zu den Themen, wie kann man Menschen treffen, sowie welche Streiche kann man Eltern spielen. Wie stark die Suche nach Informationen an die jeweilige politische Kommunikation gebunden ist, kann man in den USA sehen. Mit dem neu gewählten Präsidenten Joe Biden, der Corona im Gegensatz zu seinem Vorgänger ernst nimmt, stiegen in den USA auch die Suchanfragen zum Virus. Schlussendlich bilden sich in den Suchanfragen auf Google auch psychische Befindlichkeiten und ein gewisser Zeitverlust in den täglich gleichen Routinen der Lockdowns ab. Noch nie zuvor in der Geschichte der Suchmaschine wurde so oft wie letztes Jahr nach Hope, Hoffnung gesucht. Und niemals zuvor suchten Menschen so oft Antwort auf die Frage, welcher Tag ist heute? Und wir bleiben bei der Weltmaschine Google. Über Google Arts and Culture präsentiert das Unternehmen Street Art oder Meisterwerke aus Museen der ganzen Welt. In einem Projekt zusammen mit dem Pariser Centre Pompidou hat es sich jüngst Wassily Kandinsky vorgenommen, einer der Wegbereiter der modernen Malerei. Das Besondere daran, Google macht die Bilder Kandinskys hörbar. Kandinsky konnte Farben hören. Diese Fähigkeit zur Synästhesie haben nur wenige, etwa die Musikerin Billie Eilish oder der Dichter Arthur Rimbaud. In der Webausstellung Sounds Like Kandinsky liefert Google den Sound zu Kandinskys Meisterwerk Gelb-Rot-Blau, um uns eine Ahnung davon zu geben, wie es für Kandinsky geklungen haben könnte, so Freya Murray vom Google Arts and Culture Lab. How could we invite people anywhere around the world to hear what Kandinsky might have heard? So klang die Farbe Blau für den Maler etwa nach einer Orgel, Gelb nach einer Trompete. Als Besucher von Sounds Like Kandinsky kann man mit dem Meisterwerk und seinem Klang spielen. Dafür hat Google mit den Komponisten Enes Dos und Antoine Bertin zusammengearbeitet. We trained Google Transformer Neural Network. Wir haben das neuronale Netzwerk von Google mit Musik aus Kandinskys Zeit trainiert, sagt Bertin. Nun erzeugt die Maschine selbstständig neue Kompositionen. Sounds Like Kandinsky bietet darüber hinaus 1200 hoch aufgelöste Gemälde und 1800 Zeugnisse zum Leben von Wassily Kandinsky. Den Link finden Sie wie immer auf unserer Sendungsseite. Das war Digital Leben mit Franz Zeller. Ö1, Journal um 5. Im Studio begrüßt sie Christine Tönicke-Frenkenberger. Das Finanzministerium muss das Glücksspiel abgeben. Eine neue Behörde und ein richterlicher Senat sollen übernehmen. Verschärfte Maßnahmen wegen eines Südafrika-Clusters in Meierhofen im Zillertal gibt ab Samstag eine Ausreisetestpflicht. Und gibt es weitere Lieferprobleme bei AstraZeneca? Das Wetter morgen wird frühlingshaft. Zwei Wochen nach Bekanntwerden der Ermittlungen gegen den Finanzminister in der Causa Novomatic unternimmt die Regierung nun konkrete Schritte in Sachen Glücksspiel. Für die entsprechenden Agenten wird nicht mehr das Finanzministerium zuständig sein. Um das Vorhaben, das auch im Regierungsprogramm steht, umzusetzen, soll eine weisungsfreie Glücksspielbehörde eingerichtet werden. Peter Daser. Unter anderem soll es eine Obergrenze geben, wie viel Geld eine Person pro Monat beim Online-Glücksspiel verlieren darf oder besseren Schutz für Kinder bei Online-Spielen. Jedenfalls sollen Bestimmungen über Unvereinbarkeiten und Compliance-Regeln kommen. Behördliche Zuständigkeiten sollen getrennt werden. Der Vizekanzler und derzeitige Justizminister Werner Kogler sagt: Fast möchte ich sagen, dass wir hier auch ein Schutzpaket für die Politik selber machen, dass wir hier die Berührungspunkte zukünftig reduzieren. Also auch ein Schutz der Politik vor Einfluss von Glücksspielkonzernen. Glücksspielaufsicht und Lizenzvergabe sollen weg vom Finanzministerium an eine unabhängige Behörde und einen Senat. Wie genau diese bestellt werden, ist noch offen. Eine Einigung beim Glücksspiel also zur Justiz jetzt. Den Plan, einen unabhängigen, weisungsfreien Bundesstaatsanwalt einzurichten, haben ÖVP und Grüne heute formal in der Regierungssitzung festgeschrieben. Wesentliche Details sind aber noch offen, berichtet Viktoria Waldecker. Künftig soll nicht mehr der Justizminister Weisungen an die Staatsanwälte ausgeben, sondern der neue Bundesstaatsanwalt. Das soll die Justiz in ihrer Unabhängigkeit stärken, erklärt Vizekanzler und der derzeitige Justizminister Werner Kogler von den Grünen. Um eben jeden Anschein zu vermeiden, dass es hier eine Einflussnahme geben könnte. Darauf haben sich die Grünen und die ÖVP geeinigt. Die genauen Anforderungen und das Ernennungsverfahren des neuen Bundesstaatsanwaltes sind aber bisher unklar. Auch einen Zeitplan dafür gibt es noch nicht. Fest steht nur, dass der neue Bundesstaatsanwalt für mehrere Jahre bestellt werden soll. So soll ein Handeln auf Zuruf verhindert werden. Details müssen also noch zwischen den Grünen und der ÖVP verhandelt werden. Im Nationalrat werden heute unter anderem die rechtlichen Grundlagen für das Homeoffice beschlossen und jene für die Gratis-Schnelltests in Apotheken ab kommender Woche. Die Opposition hat die Sitzung auch dafür genützt, neben dem Krisenmanagement der Regierung auch die jüngsten Angriffe der ÖVP auf die Justiz scharf zu kritisieren. Monika Feldner-Zimmermann berichtet. Aus Sicht von SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner sind die Verbalattacken der ÖVP auf die Justiz eine glatte Themenverfehlung. Herr Bundeskanzler, führen Sie entschlossen einen Kampf gegen Corona, gegen die Arbeitslosigkeit, gegen die Pleitewelle.

Auch der Mittwoch hat wie schon die letzten Tage stellenweise Rekordtemperaturen gebracht. Neue Februar-Höchstwerte gab es heute in Zwettl, Bad Gastein am Jauerling und auf der Puchbergwarte. Über Nacht sinken die Temperaturen auf plus 5 bis minus 5 Grad. Dazu ist es meist klar, zum Teil aber nebelig. Morgen Donnerstag im Großteil Österreichs einmal mehr strahlender Sonnenschein. Die Nebelfelder im Donauraum lichten sich aber nur langsam. Speziell in Niederösterreich kann es stellenweise den ganzen Tag trüb bleiben. Die Höchstwerte morgen, ähnlich wie heute, frühlingshafte 12 bis 22 Grad. Ihr Journalteam meldet sich wieder um 18 Uhr mit der ausführlichen Tageszusammenfassung. Hier geht es jetzt weiter mit der aktuellen Kultur. Kulturjournal. Kunst- und Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer kündigt für nächste Woche mögliche Ankündigungen zu Öffnungsschritten an. In Madrid wird derweil gespielt. Wir haben mit den Andreas Schager gesprochen, der derzeit am Teatro Real in Richard Wagners Siegfried zu sehen ist. Ich narr lautet das Festivalmotto des karinthischen Sommers 2021. Heute ist das Programm vorgestellt worden. Der legendäre Beatnik-Dichter Lawrence Ferlinghetti ist 101-jährig verstorben und unter dem Titel Storybook präsentiert die Schauspielerin und Sängerin Sona MacDonald im Wiener Mut gemeinsam mit der Band The Whiskey Brothers unter anderem Neuinterpretationen aus dem Great American Songbook. Das sind die Themen dieses Kulturjournals heute mit Benno Feichter. Der Dialog mit der Kulturbranche als Basis des Krisenmanagements und die Kulturpolitik als Ansprechpartner für alle. Kunst- und Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer äußerte heute im Morgenjournal-Interview Verständnis für wachsenden Unmut und eine zunehmend resignative Haltung in der Kulturszene, betonte aber zugleich, dass diese für einen möglichen Neustart gut vorbereitet sei. Vergleiche mit anderen Branchen würden nicht weiterhelfen. Ich freue mich über jeden Bereich, für den jetzt eine Öffnung möglich ist. Den 15. März, der geistert herum. Ich möchte euch jetzt nicht mit irgendeinem Datum spekulieren. Es wird am Montag Ankündigungen geben. Von meiner Warte aus, als Kunst- und Kulturverantwortliche im Bund, ist mir schon wichtig zu sagen, die Kunst und Kultur ist gut gerüstet. Alle haben wirklich sehr gute, funktionierende Präventionskonzepte. Ich glaube, man kann es angehen, wenn es von der Gesamtsituation her möglich ist. Am Montag soll es laut Mayer also weitere Ankündigungen zu möglichen Lockerungen geben. 65%. Das ist die maximale Saalauslastung, mit der derzeit in Madrid gespielt werden kann. Das Teatro Real hat sein Programm in dieser Saison bisher ohne große Veränderungen wie geplant umgesetzt. Vor 1,5 Wochen hatte Richard Wagners Siegfried in der Inszenierung von Robert Carson Premiere und während der österreichische Tenor Andreas Schager noch bis Mitte März in der Titelrolle auf der Bühne stehen wird, haben bereits die Proben zu Vincenzo Bellinis Norma begonnen. Unser Korrespondent Josef Manola hat Andreas Schager in Madrid getroffen und mit ihm über die Erfahrung gesprochen, während der Pandemie vor Publikum zu singen und allgemein darüber, wie es die Madrider Oper geschafft hat, den Spielbetrieb aufrechtzuerhalten. Tenor Andreas Schager ist ein Öffnungsaktivist. Dass Opern- und Theateraufführungen in Österreich Corona-bedingt nicht stattfinden, will er nicht akzeptieren. Der 49-Jährige, der gerade in Madrid als Siegfried auf der Opernbühne steht und von der Kritik überschwänglich gefeiert wurde, will nicht polemisieren, sondern seine Erfahrungen einbringen. Seit über 2 Monaten ist er nun in Madrid, hat 5 Wochen Proben unter der Regie von Robert Carson absolviert und wird bis zum 14. März noch 4-mal als Siegfried auf der Bühne stehen. Bei jedem Fußballspieler weiß man, wenn der keine Spielpraxis hat, wird es schwer fürs Nationalteam. Ja? Und im Prinzip ist es ja bei uns Sängern nichts anderes. Wir brauchen ja auch unsere Spiel- und Singpraxis auf der Bühne. Und das sind ja die meisten von uns ja wirklich ein gutes Jahr vollkommen abgeschnitten von jeglicher Spiel- und Singpraxis. Die Tatsache, dass Opernaufführungen und Konzerte seit einem Jahr nicht mehr stattfinden können oder nur mehr als Streaming im Internet angeboten werden, bedeutet vor allem für freischaffende Künstler eine schwere finanzielle Belastung, meint Andreas Schager im Gespräch, während er geschminkt wird. Existenziell ist es für ganz viele eine absolute Katastrophe. Also da möchte ich jetzt wirklich ein politisches Statement machen. Da muss sich die Gesellschaft und die Politik wirklich was überlegen. Und es ist höchst an der Zeit, dass wir einfach diesen Kollegen wirklich aber massiv unter die Arme greifen. Opernaufführungen ohne Publikum sind für den Sänger kein Ersatz für das Bühnenerlebnis. Vor allem die Oper lebt vom Dialog Künstler mit Publikum. Also das Publikum hat einen entscheidenden, wirklich eine ganz, ganz große Bedeutung für uns. Und man kann das gar nicht hoch genug schätzen. Ohne das Zusammenspiel zwischen Politik und Kulturinstitutionen hätte die Madrider Oper ihren Spielbetrieb nicht aufrechterhalten können. Die Regionalregierung, die seit dem Herbst die Verantwortung für die Covid-19-Strategie trägt, zeigte sich für Vorschläge der Theaterbetreiber offen. Die Direktion des Teatro Real präsentierte die Expertise eines auf Lüftungsanlagen spezialisierten Unternehmens. Durch die Verstärkung der Abluftanlagen sei es möglich, 75% der Sitzplätze der Oper zu besetzen und dabei die Luftqualität im Zuschauerraum zu garantieren. Man einigte sich schließlich darauf, 2/3 der Eintrittskarten in den Verkauf zu bringen. Für Künstler und Personal wurde ein besonderes Sicherheitsprotokoll eingeführt, das rigoros eingehalten wird. Der Sänger Andreas Schager: Es werden Tests gemacht beim Reingehen, wird das Fieber gemessen und Hände desinfiziert und natürlich auf Abstand und Masken. Und also es ist fantastisch. Ich habe mich selten wo so sicher gefühlt wie hier während der 5 Wochen Proben. Aufgrund der Erfahrungen früherer Produktionen, die konzertant aufgeführt wurden, ging die Direktion der Madrider Oper in die Offensive. Konstantin Petrovski, der künstlerische Koordinator des Teatro Real, beschreibt die Öffnungsschritte in den vergangenen Monaten bis hin zur Siegfried-Premiere vor 1,5 Wochen. Wir haben jetzt seit Juli haben wir verschiedene Produktionen gemacht, haben wir die Traviata gemacht, die hat ganz spezifische Dinge gebraucht. Da waren wir ja irgendwie noch so ein bisschen im Vorfeld zu wissen, wie das alles laufen wird. Nach dem Sommer haben wir Ballo in Maschera gemacht, da haben wir andere Dinge gemacht, das war nicht mehr nur ein Konzert, sondern das war auch schon ein bisschen szenisch. Der Chor war statisch und ist gesessen, aber die anderen, die Solisten und so weiter, haben sich schon frei bewegt. Wir haben da ein bisschen dazugelernt und die nächste Produktion war Rusalka, das war dann schon eine richtig volle Produktion. Siegfried ist auch eine volle Produktion. Also das ist natürlich ein bisschen so, dass es eigentlich ein bisschen absurd ist, dass Siegfried, also eine Wagner-Produktion, letztendlich kein schlechter Titel ist für die Covid-Zeiten, weil es sind, glaube ich, 7 Solisten, es gibt keinen Chor und das Einzige, was eigentlich schwierig ist, ist das Orchester im Graben. Über 100 Musiker für eine Siegfried-Aufführung im Orchester Graben unterzubringen und dabei den Sicherheitsabstand einzuhalten, erwies sich als unmöglich. Nach Gesprächen zwischen dem Dirigenten Pablo Heras Casado und Orchestermitgliedern fand man eine innovative Lösung. Nochmals der künstlerische Koordinator Konstantin Petrovski: Wir haben den großen Graben, also den erweiterten Graben, und auch der ist nicht groß genug, um die ganzen Musiker aufnehmen zu können, und haben natürlich dann auch in die Logen hineingehen müssen. Und da mussten wir natürlich baulich irgendwie das anpassen, Geld in die Hand nehmen, dass das so funktioniert. Also man sieht, das Publikum akzeptiert, das Publikum kommt. Ich glaube, das hängt damit zusammen, dass wir eben seit Juni, Juli eben schon eine Akzeptanz haben, dass sich das Publikum sicher fühlt. Dank wöchentlicher PCR-Tests für das gesamte Personal behielt man die Kontrolle über das Infektionsgeschehen. Die wenigen positiven Fälle wurden in Quarantäne geschickt. Regisseur Robert Carson, der im kommenden Jahr die Götterdämmerung als Abschluss seines Rings in Madrid präsentieren wird, zur Probenarbeit in Zeiten von Corona: Wir arbeiten immer mit Maske, nur die Sänger mit Orchester nehmen es weg. Aber die Regie bleibt so, wir haben nichts geändert durch Covid für diese Regie. Im Teatro Real wird bereits für die nächste Premiere geprobt. Am 3. März wird Bellinis Norma in einer Inszenierung von Justin Way vor Publikum zur Aufführung kommen. Andreas Schader plädiert für eine Teststrategie auch an österreichischen Theatern, um eine Rückkehr zum gewohnten Spielbetrieb zu ermöglichen. Also 5 Wochen Probenzeit. Wir haben heute die 3. Vorstellung vor 1000 Zusehern. Es sind fantastische Sicherheitsmaßnahmen. Ich kann nur sagen, bravo Madrid, bravo Spanien, die Kultur lebt. Wo ein Wille, da ein Weg. Sagt Andreas Schager am Ende eines Beitrags von Josef Manola. Ich Narr, so lautet das heurige Festivalmotto des karinthischen Sommers. Heute wurde das Programm präsentiert. Vom 14. Juli bis zum 29. August sollen insgesamt 24 Konzerte zur Aufführung kommen. Geplant sind mehrere Uraufführungen, eine szenische Umsetzung der im Vorjahr uraufgeführten Kirchenoper Jeanne d'Arc. Zudem sollen Konzerte nachgeholt werden, die 2020 abgesagt werden mussten. Barbara Frank berichtet. Nicht ganz einfach dieser Tage. Noch mitten im Lockdown droht der Kontakt zwischen Kulturschaffenden und Medien, technikbedingt ständig dem weißen Rauschen zum Opfer zu fallen. Aber auch sonst ranken sich um den karinthischen Sommer, der heute live im Internet seinen Spielplan präsentiert hat, pandemiebedingte Unsicherheiten. Öffnungsszenario gibt es für die Kultur bekanntlich noch keines. Was die Abhaltung des Festivals anbelangt, ist Intendant Holger Black dennoch zuversichtlich. Es werden zum einen natürlich die Sicherheitsvorkehrungen, die wir letztes Jahr schon hatten, wieder aufgegriffen, verfeinert und an das aktuelle Geschehen angepasst. Also in unserer Planung ist es von vornherein so, dass wir für jede Spielstätte ein Schachbrettmuster angelegt haben. Das Festivalmotto Ich Narr kommt jedenfalls nicht von ungefähr. In Zeiten von Corona, Brexit und Autokratie müsse sich die Kunst die Narrenkappe wieder aufsetzen und unbequeme Wahrheiten aussprechen, so Black. In den letzten Monaten habe sich doch der Eindruck erhärtet, dass Kunst und Kultur eben nicht systemrelevant seien. Und was liegt da näher als eine mottogemäße Kooperation? Das Villacher Festival wird deshalb mit den Narren der Villacher Faschingsgilde kooperieren. Närrische Einlagen soll es etwa bei der Eröffnung und beim Schlusskonzert geben. Black. Der Narr ist bis heute in eine sehr wechselhafte Figur. Sie war als Hofnarr eigentlich der Einzige, der in einem geschützten Bereich auch dem Mächtigen, dem Grafen, dem Fürsten, dem König die Realität und die Wahrheit sagen konnte. Ich finde, dass es unsere Aufgabe als Bürger, aber auch als Künstler und Kunstschaffende ist, auf aktuelle Geschehen zu reagieren. Wir wissen im Moment, werden Gesetze gemacht, es werden Grenzen geschlossen, es werden Bürgerrechte eingeschränkt und ich finde, da muss man sehr, sehr aufpassen. Eröffnet werden soll der karinthische Sommer in Ossiach am 14. Juli, wobei der karinthische Sommer sein Versprechen wahrmachen will und jene 11 Konzerte nachholt, die pandemiebedingt im letzten Jahr ausfallen mussten. Ein Highlight, die Kirchenoper Jeanne d'Arc von Komponist Johannes Kalitzke wird heuer szenisch uraufgeführt am 20. Juli im Kongresscenter in Villach. Sollte es pandemiebedingt doch zu Konzertausfällen kommen, werden die Verträge aufgelöst. Ausfallshaftung gibt es keine, aber das Versprechen des Festivalintendanten an die Musiker und Musikerinnen, die Konzerte im nächsten Jahr nachholen zu wollen. Sollten 2021 tatsächlich aufgrund der Pandemie auf Verordnung wir nicht in der Lage sein, das eine oder andere Konzert oder doch mehrere Konzerte aufführen zu können, dann werde ich da sicherlich mit den Künstlern und Ensembles wieder sprechen und ihnen diesen Vorschlag machen, das dann ein Jahr später aufzuführen. Ich hoffe allerdings sehr und bin optimistisch, dass wir es schaffen, im Sommer alle Konzerte, die geplant sind, auch zu spielen. Beendet wird die Festivalsaison mit Musik von Robert Schumann vom Mozarteum-Orchester Salzburg unter der Leitung von Mirja Graženite-Tila am 29. August im Kongresscenter in Villach. Verschoben werden muss hingegen das Osterfestival Imago Dei im Klangraum der Minoritenkirche Krems, und zwar auf Juni. Man sei optimistisch, dass dann alle Konzerte nachgeholt werden können, so die Veranstalter heute. Das erste Konzert war ursprünglich für den 11. März geplant, bereits verkaufte Tickets behalten ihre Gültigkeit. Man kann mit Worten die Eroberer erobern. Nach diesem Credo hat Lawrence Ferlinghetti mit seinem legendären Verlag City Lights wichtige Bücher der Beat Generation verlegt. Mit Allen Ginsberg und Jack Kerouac verband ihn eine enge Freundschaft, daneben war er auch selbst als Dichter erfolgreich. Zu Beginn der Woche ist Lawrence Ferlinghetti 101-jährig verstorben, ein Nachruf von Wolfgang Popp. Lawrence Ferlinghetti leitete den legendären City Lights Bookstore in San Francisco, der zu einem Zentrum und Treffpunkt der Beat Generation werden sollte. Im Keller war der gleichnamige Verlag untergebracht, ein Underground-Unternehmen im wahrsten Wortsinn also, wie Ferlinghetti einmal meinte. One room bookstore with our publishing in a room in the cellar. It was really an underground press. 1956 brachte Ferlinghetti mit Howl von Allen Ginsberg eines der zentralen Werke der Beat Generation heraus. Ein Gedicht, so Ferlinghetti, das ihn die Welt neu sehen und begreifen ließ. This is a new reality I'm seeing and hearing. And I think that's the way it is with great works. I saw the best minds of my generation destroyed by madness. Starving, hysterical, naked. Die Polizei beschlagnahmte das Buch und Ferlinghetti musste sich als Verleger vor Gericht verantworten. Der Vorwurf lautete auf Obszönität. Ferlinghetti focht den Prozess aus und wurde freigesprochen, was dem Buch und dem Verlag eine ungeheure Bekanntheit verschaffte. Lawrence Ferlinghetti trat auch selbst als Dichter auf. Seinen größten Erfolg feierte er mit dem Lyrikband Ein Coney Island des inneren Karussells. Beeinflusst war Ferlinghetti, der sein Literaturstudium an der Pariser Sorbonne abschloss, dabei nicht von den Beatniks, sondern von europäischen Schriftstellern wie Proust oder Joyce. My writing was more in the European tradition. Authors that affected Kerouac greatly affected me, like Marcel Proust and James Joyce. Am 24. März hätte Lawrence Ferlinghetti seinen 102. Geburtstag gefeiert. Bereits zu seinem 100er hatte die Stadt San Francisco den 24. März zum Lawrence Ferlinghetti-Tag erklärt. Von einer legendären Figur der US-amerikanischen Literaturszene jetzt zu US-amerikanischen Songklassikern. In einem Streaming-Konzert mit dem Titel Storybook präsentiert die Schauspielerin und Sängerin Sona MacDonald gemeinsam mit der Band The Whiskey Brothers heute Abend im Mut, dem Konzertsaal der Wiener Sängerknaben, Neuinterpretationen aus dem Great American Songbook. Dazu kommen Klassiker von Marlene Dietrich, Kurt Weill oder Jacques Brel, Katharina Mehnhofer mit einem akustischen Vorgeschmack. All of me, why not? All of me, can't you see? I'm no good without you. Die Diva und die Combo, das ist ein eingespieltes Team seit vielen Jahren. Die Whiskey Brothers haben Sona MacDonald bei all ihren musikalischen Porträts im Theater in der Josefstadt begleitet. Beim Wittenbrinkabend und beim Lotte Lenya-Stück, bei der Billie Holiday Hommage und bei Engel der Dämmerung über Marlene Dietrich. Und so entstand die Lust, lass uns doch auch anderes Repertoire aufnehmen oder auch in Konzerten spielen. Go on, dear. Klassiker und Ohrwürmer präsentiert und interpretiert Sona MacDonald auf ihre ganz eigene Weise. Mitreißendes wie Billie Holiday's All of Me, bissiges wie Kurt Weill's Nana's Song, hoffnungsvolles wie Somewhere Over the Rainbow und berührendes wie Jacques Brel's Ne me quitte pas. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Sona MacDonald, die als gebürtige Wienerin mit einem amerikanischen Vater in den USA aufgewachsen ist, zeichnet mit der Auswahl ihrer Lieblings- und Lebenslieder auch ein Stück eigene Geschichte nach. Erzählt, wie etwa Carole Kings You've Got a Friend sie als junge Frau voller Selbstzweifel gestärkt habe oder Joni Mitchells Both Sides Now ihr die unterschiedlichen Lebensphasen bewusst gemacht habe, als diese den Song 1969 und 30 Jahre später interpretierte. Das hat so, mich so dermaßen erwischt, jetzt im Leben. Und dann hat mich das inspiriert zu sagen, schau, wandere auch mit deinen Gefühlen, wandere auch in deine Interpretation damit. Rose and flows of angel hair and ice cream castles in the air and feathered canyons everywhere. Ihre Erfahrung als Theaterschauspielerin kann Sona MacDonald auch bei ihren Liederabenden einbringen. Manchmal kann man den Schönklang, sag ich mal, so kurz ein bisschen beiseite legen, ja, und das Gewicht auf den Gedanken legen. Also das soll es überhaupt immer sein. Das ist so ein Credo, was ich habe. Herbert Berger am Tenorsaxophon, auf der Klarinette und auf der Mundharmonika, Andi Meierl am Kontrabass, Klaus Perez Salado am Schlagzeug und Christian Frank am Klavier begleiten Sona MacDonald durch den Abend. Mittlerweile hat man bei Hornsel auch zwei Alben herausgebracht. Das jüngste erschien unter dem Titel And So It Goes im Dezember. Corona hätte ihr, die sonst oft Opfer ihres Terminkalenders gewesen sei, eine Zeit des Durchatmens ermöglicht, sagt Sona MacDonald. Die Proben am Elfriede Jelinek-Stück Rechnitz in der Josefstadt sind abgeschlossen. Jetzt wartet sie, wie so viele, sehnsüchtig auf die Öffnung der Spielstätten. dieses Give and Take zwischen Zuhörer und Aufführenden. Es ist was anderes als ein Stream. Und es wird es immer bleiben. Und das ist unsere Chance. Das ist die Chance der Künstler. Das wird uns erhalten. Die Zuschauer werden wieder kommen. Ich bin überzeugt. Ferris wheels and the dizzy dancing way that you feel as every fairy tale. Die Zuschauer werden wiederkommen. Storybook, das Konzert von Sona McDonald und den Whiskey Brothers, ist heute ab 20 Uhr als Livestream auf der Webseite des MOOC zu sehen. Der Stream ist gratis. Spenden, die den Mitwirkenden als Gage zukommen, sind willkommen. Das war ein Kulturjournal. Technik Karl Sagmeister, Regie Arnold Schnötzinger, Moderation Benno Feichter. Reinhören ins Rein gehört. Der Ö1 Audioguide am Samstag stellt vor: Judentum und Christentum. Zwei Kapitel der Ö1 CD im Innersten. Mystik in den Religionen. Für das Museum der Träume haben Schriftsteller Texte zu Gemälden des Kunsthistorischen Museums verfasst. Maja Aderlapp stößt etwa in Albrecht Altdorfers Bild Lot und seine Töchter auf Missbrauch. Ich kann mich an nahezu nichts erinnern. Dabei habe ich gerade mit meinem Vater geschlafen. Unfassbar. Undenkbar sowas. Reingehört stellt außerdem das zweite Soloalbum von Cellist Lukas Lauermann vor. Es heißt In. Reingehört, der Ö1 Audioguide am Samstag. Um 11.35 Uhr. Spielräume. Mit Mirjam Jesser. Zeit zu entspannen. Vielleicht mal kurz alles rundherum zu vergessen und sich einzulassen auf Melody Gardot. If you love me, let me know. Tell my heart which way to go. Come in close, but come in slowly now. If you love me, let me know. Other hearts may fly away, but my hope is that you'll stay. We're two weary hearts aglow now. If you love me, let me know. Once the moon should take a bow, maybe you'll find the words to say. Still, I've often thought that words would only get into your way. So if you love me, let me know. Tell my heart which way to go. Come in close, but come in slowly now. If you love me, let me know. once the moon should take a bow, maybe you'll find the words to say. Still, I've often thought that words would only get into your way. So if you love me, let me know. Tell my heart which way to go. Coming close, but coming slowly now. If you love me, let me know. If you love me, let me know. If you love me, let me know. Das ist der Trompeter Till Brönner hier am Schluss auch nochmal gewesen. An exzellenten Musikern hat Melody Gardot wahrlich nicht gespart. Auf ihrem jüngsten, im ersten Lockdown entstandenen Album Sunset in the Blue. Das so perfekt und aufs Erste gefällig erscheint, dass man seinen Tiefgang, seine Raffinesse und seine Ehrlichkeit erst bei genauerem Hinhören entdeckt. Dann aber umso mehr. Melody Gardot hat das eben gehörte Lied wie den Großteil der Songs auf dem Album Sunset in the Blue selbst geschrieben, dieses zusammen mit Daji Carvalho. Ich habe zweimal nachgesehen, ob das tatsächlich von ihr ist, denn If You Love Me klingt jetzt schon wie ein Standard. Melody Gardot spricht außer ihrer amerikanisch-englischen Muttersprache fließend Französisch, Spanisch und Portugiesisch. Das heißt, sie singt nicht nur in all diesen Sprachen, sie schreibt auch ihre Liedtexte mitunter Französisch, Spanisch oder eben wie jetzt gleich Portugiesisch. Hier wird jemand mit dem Ende einer Liebe fertig, auf beeindruckende Weise. Denn sie verabschiedet sich von ihren Gefühlen und verlässt sie mit ihrem Geliebten, belässt quasi die Gefühle bei ihm. Ich habe das Gewicht in meinem Herzen dort gelassen. Den Geschmack der Undankbarkeit, deine Frostigkeit. Ich habe sie dort gelassen, die traurige Schönheit. Alle Angst löst sich auf. Mein Weg ist der des Friedens. Ich habe mit einem trübseligen Blick abgeschlossen. Ich habe mit einem weiteren Traum abgeschlossen. So Daji Vain. Vem me abraçar, eu não quero amar ninguém, ninguém, saudade vai, deixa eu descansar, já não quero amar ninguém, ninguém, saudade deixa eu esquecer que quis amar, saudade vem, eu deixei lá. Toda tua inquietação eu deixei lá, te lacera do coração. Eu deixei lá um beijo e deixei lá tua mão. Eu deixei lá, não guardo na memória, cara. Eu deixei lá toda essa história. Eu deixei lá e dói, mas deixa lá. Já foi, saudade vem, vem me abraçar. Eu não quero amar ninguém, ninguém, saudade vai, deixa eu descansar. Já não quero amar ninguém, ninguém, saudade deixa eu esquecer que quis amar, saudade vem. Thank you. peso no meu coração, deixe pra lá. Oh, gosta da ingratidão, deixe pra lá sua frieza, deixe pra lá triste beleza. Deixe pra trás, todo medo se desfaz. Deixe pra trás, meu caminho é de paz. Feche teu olhar, tristonho. Feche mais outro sonho. Saudade vem, vem me abraçar. Pois não quero amar ninguém, ninguém. Saudade vai, deixa descansar. Já não quero amar ninguém, ninguém. Saudade deixa ele esquecer que quis amar. Quero esquecer dessa vez, não volta mais. Porque meu pobre coração não aguenta mais. Saudade vem. Saudade vem. Ja, Sadaji. Also die Wehmut, die Traurigkeit kommt, umarmt sie. Nie will sie wieder jemanden lieben. Sadaji geht wieder, lässt einen vergessen, dass man je lieben wollte. Melody Gardot auf ihrem aktuellen Album Sunset in the Blue mit ihrem selbstverfassten portugiesischen Song Niemand, Niemand. Und Sie haben bereits gehört, welch erstklassige Musiker Gardot um sich schart, besonders im Vordergrund auf diesem Album die Gitarristen. Hier waren es Anthony Wilson und als Special Guest nur für diese eine Nummer Nando Duarte. Dazu John Leftwich am Bass und der brasilianische Altmeister Paulinho da Costa Perkussion. Die Jazzpolizei hebt ein wenig die Augenbrauen bei Melody Gardot, ortet zu viel Gefälligkeit und easy listening, zu viele Streicher, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass man momentan eigentlich davon mehr verträgt als sonst. Diese Zeiten sind für niemanden lustig und für viele sogar dramatisch und existenzbedrohend. Und wenn Melody Gardot dann in ihrer Moon River Version genau diesen intimen Moment darauf beschwört, wie ihn Audrey Hepburn im Film Frühstück bei Tiffany's so unvergesslich gestaltete, dann können es auch ruhig die Streicher vom Royal Philharmonic Orchestra sein, die uns die jetzt so notwendigen Streichereinheiten verabreichen. Moon River, wider than a mile, I'm crossing you in style someday. Oh, dream maker, you heartbreaker, wherever you're going, I'm going your way. Two drifters off to see the world. There's such a lot of world to see. We're after the same rainbows and waiting round the bend, my huckleberry friend. Thank you. off to see the world. There's such a lot of world to see. We're after the same rainbow's end, waiting round the bend, my huckleberry friend. Moon River and für mich gleich nach dem Original im Film Frühstück bei Tiffany's. Mich persönlich stören hier die Streicher auch nicht so. Ein bisschen Kitsch tut manchmal ganz gut. Aber ihr Einsatz in so manch anderem Song auf dem Album Sunset in the Blue ist zumindest fragwürdig. Das Publikum wird offenbar so eingeschätzt. Und mein ganz persönlicher Eindruck ist, dass Plattenfirmen und Medienunternehmen dazu tendieren, das Publikum zu unterschätzen. Aber wie dem auch sei, gegen Ende des Albums verabschieden sich die Streicher und schon vorher setzt sich die Qualität der einzelnen Musiker und vor allem die Gardeaus selbst gegen den Streichersound sowieso durch. Und wie gesagt, gegen Ende verliert Gardeau die Streicher erfreulicherweise ganz aus der Kurve. Für eine atemberaubend gute Neuinterpretation des alten Sinatra-Standards I Fall in Love Too Easily braucht es vorerst nur ein paar gezupfte Töne von Gitarrist Anthony Wilson. I've been fooled in the past, but still I fall in love too easily. I fall in love too. I fall in love. easily. I fall in love too fast. Melody Gardot auf ihrem Album Sunset in the Blue, auf dem es auch eine Nummer gibt, mit der sie 40 Musikerinnen und Musikern auf der ganzen Welt einen Auftritt und einen bezahlten Job verschafft hat. In ihrem Global Digital Orchestra, mitten im ersten Lockdown. Den Link zum sehr sympathischen Video habe ich Ihnen zur Musikliste zur Sendung gestellt, zu finden unter oe1.orf.at. Dort das Programm anklicken und die heutigen Spielräume. Ich lege Ihnen jetzt aber lieber noch den Bonus-Track auf, der ganz andere Töne anschlägt. Vor diesem Album hat Melody Gardot nämlich eine Single gemeinsam mit Sting veröffentlicht. Wenn ein Song wirklich gut ist, wie der folgende, dann eignet ihm eine gewisse Leichtigkeit, Lässigkeit und Selbstverständlichkeit. Eben A Little Something. We could be a little something. I'll be everything you wanted. I could bring you real comfort, give you a break from loving. I'm trying more than just a little. I wanna meet you in the middle. Reading you is like a riddle. I really wanna figure you out. Don't you worry what you're gonna lose in the heat of the moment. Rushing into something new, but we're keeping it focused.